1. Ein Forschwage ist Jahwe zu weide, wohingegen ein korrektes Gewicht sein zu stimmen findet. 2. Wo ubermat hecht, faltschande, warend Weisheit bei den Demütigen zu finden ist. 3. Die Integritat der Rechtschaffen in Leitet SIE, doch die Bosheit der Trulosen fährt SIE ins Verderben. Vor am Tag des Gerichts Nutzreichtum nichts, wohingegen Gerechtigkeit vor dem Tod rettet. 5. Die Gerechtigkeit des Unstrafflichen ebnet seinen Weg, doch der Gottlos stirs durch sein eigen Gottlosigkeit. 6. Die Gerechtigkeit der Rechtschaffen in Word SIE retten, warren die Trulosen durch ihr eigenen Begierden gefangen werden. 7. Mit dem Tod des Gottlosen erlisch sein Hoffnung, und die Erwartung der Frevler Verget. 8. Der vom Word aus der Bedrängnis befreit, und der Gottlos geraten sein Stell. 9. Der Frevler richtet seinen Nächsten durch Wort Zugrund, doch die vom Men werden durch Wissen geratet. 10. Die Stadt Jubelt über das Wohligehen der vom Men, und wenn die Gottlosen Zugrund gehen, hecht Jubel. 11. Durch den Siegen der Rechtschaffen in Word ein Stadt aufgebaut, doch durch die Wort der Gottlosen Word SIEs erstort. 12. Ein Unverstandiger verachtet seinen Nächsten, warend ein Verstandiger Mensch schweigt. 13. Wer als Verliamder am Herget, offenbart Geheimnis, doch wer vertrauenswürdig ist, bewahrt SIE. 14. One Führungs a Fault ein Voke, doch wo viel Ratgeber sind, hecht Sicherheit. 15. Wer für einen Fremden birgt, leidet großen Schaden, wer jedoch Bürgschaften meidet, ist sicher. 16. Ein Anmutige Frau erlangt Ere, ebenso wie gewalttätig Manner Reichtum erlingen. 17. Ein gutiger Mensch tut sich selbst Guts, doch ein grausamer Mensch schade sich selbst. 18. Der Gottlos erzielt trügerischen Gewinn, wer jedoch gerechte Keat sat, erholt Warren Lon. 19. Wer nach gerechte Keat strebt, findet Leben, wer jedoch dem Bosen nachjart, findet den Tod. 20. Jahwe Verab Shoot Menschen mit einem Verdrehten Hazen, doch Diogenigen, die untadelig Leben, gefallen im. 21. Sei Gewiss, der Bos Word nicht angestraft bleiben, doch die Nachkommen der from Men werden geratet. 22. Why ein goldener Ring in der Nase eins Schweins, so ist ein Schoenfrau, die keenen Anstand kennt. 23. Die Wunsch der from Men führen zu reinem Glück, die Hoffnung der Gottlosen jedoch zum Zorn ist gericht. 24. Mancher gibt großzügig und Word debi Reiher, warren dein anderer übermassig Spartan denakama Word. 25. Ein wohltätig Seal Word reichlich gesättigt, und wer ander erfrischt, Word selbst erfrischt werden. 26. Wer getreid sie ruckholt, Word vom Volk verflucht, doch Siegen kommt über den, der es verkauft. 27. Wer Guts anstrebt, findet Wohlwollen, wer jedoch Bos ist sucht, den Word ist erreilen. 28. Wer sich auf seinen Reichtum verlässt, Word fallen, doch die vom Men werden gedeihen wie das Lob. 29. Wer sein eigenes Haus ins Unglück stürzt, erbt ne Wind, und der Tor Word zum Diener des Weisen. 30. Die Frucht des Gerechten ist einbound des Lebens, und der Weiser gewinnt die Hazen. 31. Wenn der vom Schon auf Erden belohnt Word, wie viel mehr Word down der Gottlos und Sunder sein Straf erhalten.